Scheiße. Dieses Weib, dieses Blöde. So geliebt habe ich sie. Abgefahren und jetzt. Abgehauen ist sie mit diesem Arsch. Ich häng mich hoch. Ich geh ins Wasser. Ich schlitz mich auf. Ich leg mich auf die Gleise, jawohl. Das kann ich verstehen. Das kann ich durchaus verstehen. Bei mir war es genauso. Ich mach mit. Ey, die Scheißfotze. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh auch mit. Ey, Aktion? Randale? Ey, ich komm mit. Warte, warte. Es war alles umsonst. Weggeworfen wie ein Stück Kuchen, das niemand frisst.